بسم الله الرحمن الرحيم. Unser Dienst mehr als nur Kamis und Bad, deshalb zog ich aus zum Boden des Ribat. Unser Dienst mehr als nur Kamis und Bad, deshalb zog ich aus zum Boden des Ribat. Ich heb jetzt die Waffe gegen den Tagut. Bruder, gib dein Schweiß, oh Bruder, gib dein Blut. Ich heb jetzt die Waffe gegen den Tagut. Bruder, gib dein Schweiß, oh Bruder, gib dein Blut. Bruder, gib dein Schweiß, oh Bruder, gib dein Blut. Verloren auf der Straße führt Allah dich zu seinem Licht. Du ziehst durch dein altes Leben von nun an einen Strich. Verloren auf der Straße führt Allah dich zu seinem Licht. Du ziehst durch dein altes Leben von nun an einen Strich. Nun bist du auch bereit, egal wohin die Reise geht. Vergieß Tränen und betest Allah nach einem Weg. Nun bist du auch bereit, egal wohin die Reise geht. Vergieß Tränen und betest Allah nach einem Weg. Vergieß Tränen und betest Allah nach einem Weg. Nimm die Religionen, Bruder, denk nicht, dieses wäre ein Spiel. Und folge nicht dem Fußstapfen von Benu Israel. Nimm die Religionen, Bruder, denk nicht, dieses wäre ein Spiel. Und folge nicht dem Fußstapfen von Benu Israel. Sie sagten doch zu Musa, geh und kämpf mit deinem Herrn. Die Aussagen der Prediger, wallah, sie sind nicht fern. Sie sagten doch zu Musa, geh und kämpf mit deinem Herrn. Die Aussagen der Prediger, wallah, sie sind nicht fern. Die Aussagen der Prediger, wallah, sie sind nicht fern. Unser Dien ist mehr als nur Kamis und Bad. Deshalb zog ich aus zum Boden des Ribat. Unser Dien ist mehr als nur Kamis und Bad. Deshalb zog ich aus zum Boden des Ribat. Ich heb jetzt die Waffe gegen den Tagut. Bruder, gib dein Schweiß, oh Bruder, gib dein Blut. Ich heb jetzt die Waffe gegen den Tagut. Bruder, gib dein Schweiß, oh Bruder, gib dein Blut. Bruder, gib dein Schweiß, oh Bruder, gib dein Blut. Iman, Hijra, Jihad sind die Etappen für Jannah. Wie bleibst du noch dort sitzen, denn es wird immer enger. Iman, Hijra, Jihad sind die Etappen für Jannah. Wie bleibst du noch dort sitzen, denn es wird immer enger. Die Flaggen sind von den Mujahidin doch schon gehisst. Steh auf, mein Bruder, du wirst in unseren Reihen vermisst. Die Flaggen sind von den Mujahidin doch schon gehisst. Steh auf, mein Bruder, du wirst in unseren Reihen vermisst. Steh auf, mein Bruder, du wirst in unseren Reihen vermisst. Die Welt hat sich versammelt und kämpft gegen den Islam. Bereit sind wir Soldaten Allahs in Biladusham. Die Welt hat sich versammelt und kämpft gegen den Islam. Bereit sind wir Soldaten Allahs in Biladusham. Denn wir stehen auf und gehen raus und kämpfen für Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Denn wir stehen auf und gehen raus und kämpfen für Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Unser Dien ist mehr als nur Kamis und Bad. Deshalb zog ich aus zum Boden des Ribat. Unser Dien ist mehr als nur Kamis und Bad. Deshalb zog ich aus zum Boden des Ribat. Ich will alles opfern, was Allah mir gab. Oder gib mir den Knopf, ist die Schad. Ich will alles opfern, was Allah mir gab. Oder gib mir den Knopf, ist die Schad. Bruder, gib mir den Knopf, ist die Schad. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل فيه نصرا لدينك، اللهم اجعل في هذا العمل ذلا لاعداء الدين.